Alle Hochachtung, Laurent. Du kannst Konzertina spielen, so weit bringe ich's nie. Warum nicht? Du fängst doch erst an. Ich spiele ja schon 6 oder 7 Jahre. Ach, trotzdem. Nimm das Instrument, na los, ach, du kommst ja wieder kein dran. Zweck. Na schön. Ja. Oh. Übergreifen, Camille. Ja. Da, mehr Rhythmus. Ja. Oh, das ging aber daneben. Also, das werde ich nie lernen, Laurent. Wirf nicht immer gleich die Flinte ins Korn. Nochmal, von Anfang an. Puh, mir ist schon wieder ganz heiß geworden dabei. Weil du dich zu leicht nervös machen lässt. Komm, nochmal von vorn. Also schön. Therese! Therese! Mama ruft aus dem Laden. Ja, ich hab's ja gehört, ich gehe ja schon. So, also. Los, Camille. Fang doch an. Ja, natürlich, ich verstehe schon. Guten Abend. Guten Abend. Frau Verset hat neulich Knöpfe bei dir gekauft, Therese. Wissen Sie noch diese großen, viereckigen Perlmutterknöpfe? Ach, ja, ich erinnere mich genau. Warten Sie mal, das waren doch die hier, nicht? Richtig, ja. 35 Franc das Stück. Ja, bitte. Wie viel darf ich Ihnen denn davon noch geben? 4 Stück. Sehr gern. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, das ist alles. Dann macht es 140 Franc. Ja. Bitte. Oh, haben Sie es nicht kleiner? Ich habe leider nur diesen 5000 Franc. Aber ich kann nicht herausgeben. Oh, ich wechsle schnell drüben den Schein. Warten Sie einen Augenblick, Frau Rosselle. Ich bin gleich wieder da. Das ist aber nett. Dankeschön. Ihre Schwiegertochter geht Ihnen doch tüchtig zur Hand. Ja, das tut sie. Ohne sie könnte ich das Geschäft gar nicht mehr führen und den Haushalt daneben. Nein, das könnten Sie auch nicht. Nehmen Sie doch Platz, Frau Verset. Danke. Ach, ich muss mich auch wieder setzen. Das Stehen wird mir von Tag zu Tag saurer. Ja, die Jahre. Es geht nicht mehr so recht, seitdem ich den Schlaganfall hatte. Ja. Dabei doch alle Hände voll zu tun. Mein Sohn braucht doch auch noch seine Pflege. Sie wissen ja, dass er ziemlich anfällig ist und leicht kränkelt. Ich weiß. Er war immer ein Sorgenkind. Und ist auch heute noch mit seinen 28 Jahren geblieben. Aber die Sorgenkinder sind einem doch die Liebsten. Ja. Noch dazu, wenn sie die einzigen sind. Ja. Na, bei Therese ist er ja in den besten Händen. Oh, ganz gewiss. Und das ist auch ein großer Trost für mich. Es war doch gut, dass Sie die kleine Therese von nebenan zu sich genommen haben, als die Mutter starb. Schließlich hatten Sie doch keine Verpflichtung dazu. Nein, das hatte ich nicht. Aber es tat mir eben leid, dass das Kind ins Waisenhaus sollte. Sie haben eben ein gutes Herz, Frau Racan, und das ist nun belohnt worden. Aber daran hat wohl keiner gedacht, dass Camille und Therese mal ein Paar würden. Ich sehe die beiden immer noch als Kinder. Er war so schmal und so blass und immer ein bisschen ängstlich. Und sie war so eine richtige kleine Wildkatze. Ja. Ich meine, bevor sie zu ihnen kam. Ja, sie war wirklich wie eine kleine Wildkatze. Und es war gar nicht so einfach, sie zu zähmen. Das kann ich mir denken. Naja, sie hat ja keine Erziehung gehabt. Der Vater fehlte und die Mutter konnte sich wenig um sie kümmern. Wer musiziert denn da so schön? Camille hat sich eine Konzertina gekauft und nun übt er abends immer mit seinem Freund zusammen. Ach ja, dieser große, kräftige Mensch, nicht wahr? Ja, Laurent ist sehr stattlich. Ich habe ihn schon ein paar Mal mit ihrem Sohn zusammengesehen. Camille bringt ihn nach Feierabend immer mit. Sie sind doch beide in der städtischen Verwaltung. So? Laurent ist allerdings nur zur Aushilfe da. Hoffentlich wird er bald einmal fest angestellt. So verdient er ja zu wenig. Darum laden wir ihn auch öfters zum Essen ein. Ach, das ist nett von ihm. Mir tut eben der arme Kerl leid. Er steht nämlich ganz allein in der Welt. Sind die Eltern tot? Nein, nur die Mutter. Aber mit dem Vater hat er sich überworfen. Laurent wollte gerne in der Stadt bleiben und nicht auf dem väterlichen Hof arbeiten. Und da hat er... Entschuldigung, Frau Verset, es hat etwas länger gedauert. Oh, das ist nicht so schlimm. So. 1, 2, 3, 4, 4.000, 500, 600, 700, 800, 900, 5.000. Danke. Bitte sehr. So, ziehen Sie bitte die 140 Franken ab. Das macht... Nein, ich mache das schon. Therese, geh du nur wieder nach oben. Schön. Ja. Auf Wiedersehen, Frau Verset. Auf Wiedersehen. So, also, diese Knöpfe machen 140. Nun ist aber genug für heute. Höchste Zeit, dass ich gehe. Du willst gehen? Wohin denn? Mir endlich mal ein neues Jackett kaufen. Ich habe nämlich heute Morgen Geld gekriegt. Von wem? Tante Amelie hat mir etwas geschenkt. Ist die einzige von der ganzen Familie, die noch ein bisschen zu mir hält. Was, und die schickt dir immer Geld? Immer nicht. Nur zum Namenstag. Nur zum Namenstag. Was denn? Hast du heute etwa Namenstag? Ja. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Du, ich gratuliere dir, Laura. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Herr Gavard. Danke sehr. Also, das muss auch Mama wissen. Mama! Mama! Ja. Laura hat heute Namenstag! Oh, das ist ja eine Überraschung. Ja. Deiner Mutter fällt doch das Treppensteigen so schwer, Camille. Wir gehen lieber zu ihr. Ja, komm. Gut. Ey, bleib unten, Mama. Also, das müssen wir heute Abend feiern, Laura. Du kommst doch wieder, ja? Ja, gern, wenn ihr es wollt. Ich werde inzwischen einen guten Tropfen besorgen. So, Mama, da bringe ich ihn dir. Laurent, ich wünsche Ihnen viel Glück und Gottes Segen. Ich danke Ihnen sehr, Frau Mama, Wacken. Das muss doch gefeiert werden. Ja, aber natürlich, mein Junge. Wir machen heute einen netten Abend mit Grevet und den Michauds. Ach, richtig, ja. Heute ist ja Donnerstag, unser Romy-Abend. Also los, Laurent. Hol dir schnell dein neues Jackett und komm sofort zurück. Ja, hoffentlich ist nicht schon geschlossen, bis ich dort bin. Ja, los, geh gleich los. Ja, also bis nachher. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Laurent. So, jetzt wollen wir doch mal überlegen, was wir trinken. Ob ich eine Flasche Anisette nehme? Ein guter Wein wäre noch besser. Ein bisschen Gebäck können wir auch dazu nehmen. Naja, was meinst du denn, Therese? Ob er lieber Anisette oder Wein mag? Der mag doch alles, was man ihm vorsetzt. Sei doch nicht immer gleich so bissig. Ich bin froh, dass ich mich endlich mal bei ihm revanchieren kann. Er gibt sich doch so viel Mühe, Camille, das Spielen auf der Konzertina beizubringen. Ja. Dafür revanchieren wir uns schon genug. Seit Wochen futtert er sich jeden Abend hier durch. Also, Therese. Also, ich will nicht, dass du immer so über meinen besten Freund redest. Wenn wir unter uns sind, dann können wir doch offen darüber reden. Dass du ihn nicht ausstehen kannst. Neulich hat er es mir gesagt, mir war das furchtbar peinlich. Hm. Was hast du eigentlich gegen ihn? Ach, nichts. Doch, du hast was gegen ihn. Camille, die Geschäfte machen bald zu. Ja, ich gehe schon. Wisst ihr was? Ich werde Champagner kaufen. Ist das eine gute Idee? Champagner wäre allerdings sehr spendabel. Na was denn? Ich denke, mit zwei Flaschen müssten wir doch ausreichen. Mit dem Michauds und Grevet sind wir, sieben Personen. Sechs. Ich darf ja nichts trinken. Ach was, heute musst du auch mal ein Gläschen mittrinken, Mama. Na schön, also höchstens ein halbes. Und du? Du nicht mehr als eins. Champagner ist Medizin. Ja, aber eine sehr teure. Wenn Laurent Namenstag hat, dann lasse ich mich nicht lumpen. Mhm. So, ich gehe jetzt los. Ja. Camille, knöpf die Jacke zu, ja? Du erkältest dir sonst wieder den Magen. Dann geh langsam, damit du nicht ins Schwitzen kommst. Ja, ist ja gut, keine Sorge. Um 7:30 spätestens bin ich zurück. Also, Therese. Ja, Mama? Sag mir doch mal, Kind, was hast du denn gegen Laurent? Ich? Gegen Laurent? Ach, na ja, er ist dauernd hier. Na, weil er mit Camille musiziert. Er ist schon dauernd hier gewesen, bevor er sich die Konzertina gekauft hat. Darauf hat ihn der Kerl ja bloß gebracht, damit er noch öfters herkommen kann. Jeden Abend hockt er nun bei uns herum. Also, du weißt doch, dass er ganz allein steht. Das ist eine eigene Schuld. Warum hat ihn denn sein Vater rausgeworfen und gibt ihm kein Geld mehr? Weil unentwegt die Landwirtschaftsschule geschwänzt hat und vollkommen verbummelt ist in der Stadt. Ach, die Landwirtschaft ist nun einmal nichts für ihn. Ja, weil es eine zu harte Arbeit ist. Im Büro zu sitzen ist natürlich bequemer. Dabei hat der Kerl Kräfte wie 10 Ochsen. Dieser Faulpelz. Also bitte, Therese, mäßige dich, ja? Du hast gar kein Recht, einen Menschen so zu verurteilen. Es hat alles zwei Seiten. Der Vater ist ein Dickkopf und hat mindestens ebenso viel Schuld wie Laurent. Ja, mag sein. Jedenfalls habt ihr ihn nun mal ins Herz geschlossen. Ja, wir mögen ihn alle sehr gern. Und es ist unsere Pflicht, ihm zu helfen. Bitte tut, was ihr wollt. Also, wie kann man nur so hart sein, Therese? Denkst du eigentlich nie darüber nach, was aus dir geworden wäre, wenn ich damals kein Mitleid gehabt hätte? Ja, ich weiß ganz genau, dass ich dir viel Dank schulde und ich gebe mir auch alle Mühe, dankbar zu sein. Gut, und wenn du es wünschst, dann werde ich mir auch alle Mühe geben, zu Laurent so nett zu sein wie nur möglich. Ja, darum möchte ich dich bitten. Ich will nicht, dass Camille den einzigen Freund, den er endlich gefunden hat, wieder verliert. Also, ich gehe jetzt nach oben und mache das Wohnzimmer in Ordnung. Ja, tue das, mein Kind. Laura. Therese. Oh, Laura. Du, ich habe gerade wieder vor der Alten furchtbar auf dich geschimpft. Das ist sehr gut. Nein, du, heute war ich aber wirklich böse auf dich. Jeden Nachmittag habe ich auf deinen Klopfen an der Hoftür gewartet. Ich konnte nicht kommen, Therese. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Ihr könnt uns die Alte hören. Ja, komm. Sag mal, warum bist du eigentlich so lange nicht bei mir gewesen? Wird's dir zu langweilig? Aber Therese, du weißt doch, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Ohne dich bin ich ja ganz verloren. Kommt da jemand? Ach was? Warum bist du denn so nervös? Es war leichtsinnig, mich heute Abend zu dir zu schleichen. Hat dich jemand auf dem Hof gesehen? Nein, ich hatte mich im Holzschuppen versteckt wie immer. Sonst warst du doch nicht so unruhig. Sonst kam ich doch immer nachmittags. Da ist Camille im Dienst. Jetzt kann er jeden Augenblick kommen. Ich höre schon rechtzeitig genug, wenn er kommt. Trotzdem war es leichtsinnig. Aber ich musste einfach zu dir kommen. Therese. Ich habe ja früher nie gewusst, was es heißt zu lieben. Laurent, ich auch nicht. Die Alte kann uns doch nicht überraschen. Die lässt doch den Laden nicht allein. Dass wir nie in Ruhe zusammen sein können. Nein, das können wir nicht. Nie haben wir Zeit für uns. Nie können wir uns aufeinander freuen. Ja. Sag, warum bist du so lange nicht zu mir gekommen? Der Chef hat gemerkt, dass ich nachmittags manchmal ohne Erlaubnis weggegangen bin. Er will mich rausschmeißen, wenn es nochmal vorkommt. Ist das wahr? Und glaubst du mir denn nicht? Vielleicht hast du eine andere Freundin. Hör doch auf damit. Liebst du mich wirklich noch? Wie kannst du das fragen, Therese? Es ist doch schon nicht mehr natürlich, so zu lieben, wie ich dich liebe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tue. Ich weiß es ja auch nicht. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Du, ich will den Augenblick. Ich will, dass du mich jetzt küsst. Komm, küss mich doch. Nimm mich in die Arme. Fest. Ganz fest, du. Du, ich will spüren, dass ich lebe. Ich will spüren, dass du mich liebst. Ich will endlich leben. Versteh mich doch. Ja, ich verstehe dich doch, Therese. Ich verstehe. Nein, du verstehst mich nicht. Du kannst mich ja auch gar nicht verstehen. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie ich hier lebe. Wie es ist, in dieser öden Bude begraben zu sein, mit einem faden, albernen Schwächling, mit einem Menschen, der immer krank war und der krank geblieben ist. Den ganzen Tag hier stumpfsinnig zu hocken, ein paar Knöpfe oder ein paar Meter Spitze zu verkaufen und zwischendurch im Haushalt zu wirtschaften. Und abends dann Pillen und Tropfen bereitzustellen, Wärmflaschen zu füllen, Schleimsuppen zu kochen. Sei doch so laut, Therese, musst dich hier hören. Soll sie's doch. Sei doch vernünftig. Ich bin mein Leben lang vernünftig gewesen, aber nun will ich's nicht mehr. Ehe du kamst, da habe ich alles ertragen. Naja, ich kannte es ja nicht anders, aber nun bist du da. Und nun wird mir das alles unerträglich. Ganz besonders er. Warum hast du ihn dann geheiratet? Naja, das begreife ich ja auch nicht mehr, aber diese Ehe ist doch ein Werk der Alten. Als ich 12 Jahre alt war, sagte sie schon immer, wir warten, bis du 21 bist und dann wirst du Camilles Frau. Sie wollte mich zu seinem Dienstmädchen machen fürs ganze Leben. Zu seiner Krankenschwester, zu seiner Schleimsuppenköchin und ich konnte mich nicht dagegen wehren, weil ich ja dankbar sein musste. Therese. Ruhig. Therese. Komm. Ich muss immer daran denken, dass du hier jede Nacht neben ihm liegst und... Ich bitte dich, auf! Es ist eine Qual für mich. Aber ich träume dann immer davon, wie es sein würde, wenn du an Camilles Stelle wärst. Ja, es müsste wundervoll sein. Jede Stunde könnten wir dann beisammen sein. Und wir könnten so gut leben mit dem, was der Laden einbringt und was ich hinzuverdiene. Ist ja gleich halb acht. Ich muss gehen. Du, ich warte auf dich morgen Nachmittag. Du kommst doch wie immer um 3, nicht wahr? Aber ich habe dir doch gesagt, dass das nicht mehr geht. Ach so. Ja. Ja, dann... Dann kannst du also nachmittags nicht mehr hier sein. Dann sind wir nie mehr allein. In nächster Zeit nicht. Später werden wir schon wieder Möglichkeiten finden. Du hast genug von mir. Ach, ich spüre es ja ganz genau, was dahinter steckt. Du bist nur zu feig, es mir zu sagen. Du hast deine Freundin... Das ist nicht wahr, Therese. Für mich ist diese Trennung doch noch schlimmer als für dich. Aber ich kann doch meine Stellung nicht riskieren. Wovon soll ich denn leben? Therese, wir müssen doch warten. Worauf? Es kann doch noch manches geschehen. Was? Camille ist doch kränklich und... Und? Er kann doch... Der überlebt uns alle. Leute, die ihr Leben lang halb tot sind, werden meistens uralt. Jeder kann plötzlich sterben. Ja, allerdings. Aber manchmal ist es gefährlich. Für die Überlebenden. Wieso? Ach, jetzt verstehe ich dich. Das können wir nicht tun, Therese. Dann ist noch besser, wir gestehen alles ein und... Nein, das wäre das Dümmste, was wir tun könnten. Er würde mich nie freigeben. Dafür würde die Alte schon sorgen. Und wir hätten uns alles verdorben. Ja. Also geh jetzt. Ja. Aber es muss doch einen Ausweg geben. Ich habe mir ja schon den Kopf zermachtert und keinen anderen Ausweg gefunden als... Als den? Das ist kein Ausweg. Nein. Nein, du hast recht. Das, nein, das können wir nicht tun. Ich stelle mir ja auch vor, wie das sein würde. Er läge da, zusammengekrümmt, blutend. Auch davor hätte ich keine Angst, aber vor dem, was danach kommt. Wenn man sicher sein könnte, dass man nicht gefasst wird, dann... Du musst jetzt gehen. Grévy und in mir Schoß kommen gleich. Ja. Die sollen ja den Namenstag feiern. Dieser Donnerstagabend, das ist ein Gräuel. Ach, oh. Schnell, gib die Gläser her. Ja, schnell, es schäumt dir alles heraus. Na, ist zu warm, der Champagner. Hol ein Tuch, Therese. Ach, das gibt doch keine Flecken auf dem Boden. So, sind nun alle Gläser voll? Ja, ist keins mehr leer. Na, dann können wir ja anstoßen. Ja. Also, wer hält die feierliche Rede? Wer denn sonst als Sie, Herr Michaud? Michaud? Ja, natürlich. Herr Grévy ist der Älteste. Aber Sie sind in der höheren Gehaltsgruppe. Wir haben Sie aber mehr Dienstjahre. Sie sind würdiger, Herr Michaud. Sie sind Polizeibeamter. Ja, und Sie sind in der Stadtverwaltung, Herr Gavard. Oh, hört doch endlich auf. Ja, das finde ich auch. Der Champagner wird ja schal. Ja, ziehen sich doch nicht länger, Herr Michaud. Sie haben schon oft genug bewiesen, dass Sie ein guter Redner sind. Naja, also nach diesem Kompliment muss ich ja wohl. Ja, also meine lieben Freunde, seit vielen Jahren sitzen wir jeden Donnerstagabend hier im Kreise der Familie Racquin und machen unser Spielchen. Und in diesen vielen Jahren ist, bis vor kurzem, der Kreis immer der gleiche geblieben. Unsere liebe alte Gastgeberin, Frau Racquin, Therese, Camille, Herr Grévy, meine Frau und ich. Seit ein paar Wochen aber ist nun dieser Kreis um Herrn Gavard erweitert worden, um den guten Freund unseres Camille. Ja. Und ich darf wohl sagen, dass in diesen Wochen Laurent Gavard unser aller Freund geworden ist. Ja, sehr schön. Und darum wünschen wir alle, dass wir seinen Namenstag noch recht, recht oft zusammen feiern können. Ja. Bitte Sie, mit mir Ihr Glas zu heben und darauf anzustoßen. Alles Gute, Herr Laurent. Sehr Glück. Alles Gute, Laurent. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Sehr, danke. Gut. Lässt sich trinken nicht, ja? Alle Tage. So, na, also, dann können wir ja mit unserem Spielchen anfangen. Nein, so eilig ist es doch wohl nicht, Herr Grévy. Ja, erst einmal wollen wir doch Namenstag feiern. Natürlich. Das können wir doch auch beim Spielen machen. Nein, wir wollen den Champagner in Ruhe genießen. Wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja. Camicho, Sie haben uns heute noch gar nichts von Ihrem Beruf erzählt. Gibt's denn nichts Neues? Ja, noch Neues schon, aber nichts Besonderes. Na, hör mal. Unfälle, Selbstmorde, Einbrüche, Diebstähle und dergleichen. Aber du hast mir doch neulich von einem Mann erzählt, der als ehrbarer Bürger gestorben ist und in dessen Nachlass Hinweise gefunden worden, dass er vor 10 oder 12 Jahren jemanden umgebracht hat. Ach so, ja. Ist das nun tatsächlich ein Mörder gewesen? Ja, das ist inzwischen erwiesen worden. Das ist doch kein interessanter Fall. Nach meiner Ansicht nach ist das sogar ein hochinteressanter Fall, Herr Michaud. Wie war denn das möglich, dass die Polizei einen Mörder 10 oder 12 Jahre lang frei herumlaufen ließ? Sehr einfach. Die Polizei wusste nicht, dass er ein Mörder war. Aber hat sie denn nicht nach dem Täter gesucht, als sie den Mord entdeckte? Es ist gar kein Mord entdeckt worden. Ja, wieso denn nicht? Wahrscheinlich war der Ermordete spurlos verschwunden. Nein, die Leiche hat man gefunden. Das verstehe ich nicht. Die Polizei muss doch feststellen können, dass jemand umgebracht wurde. Herr Grévy, die Polizei kann natürlich immer feststellen, wie jemand umgekommen ist. Also. Aber sie kann nicht immer feststellen, ob, also zum Beispiel, jemand durch eigene Schuld oder durch einen unglücklichen Zufall oder durch einen absichtlich herbeigeführten Unglücksfall umgekommen ist. Demnach könnte es also mehrere solcher Fälle geben? Gewiss. Da bin ich fassungslos. Ich habe auch immer geglaubt, dass heute durch die modernen Methoden der Kriminalistik jeder Mörder gefasst wird. Ja, entschuldigen Sie, Herr Gavard, aber das ist ein bisschen naiv. Oh Mann. Selbstverständlich werden die meisten heute gefasst. Aber es gibt auch genug Verbrecher, die nie erwischt werden, weil sie zu klug und zu kaltblütig sind. Das heißt also, wer gerissen ist und gute Nerven hat, kann der Polizei entgehen. Selbstverständlich. Ja, aber niemand wird seinem Gewissen entgehen. Ach, Gewissen. Wenn die Furcht vor der Strafe aufhört, schweigt das Gewissen. Ja, das glaube ich nicht. Was meinen Sie, Herr Michaud? Tja, manche Leute fühlen sich offenbar durch einen Mord nicht belastet. So wenig, wie wir uns belastet fühlen, wenn wir eine Fliege totgeschlagen haben. Ja, keiner weiß, wie es in einem anderen aussieht. Das allerdings nicht. Jedenfalls ist meine Hochachtung vor den Polizeibeamten sehr gesunken. War ich überzeugt, dass Sie gescheite und tüchtige Männer wären. Sie sind immerhin ebenso gescheite und tüchtige Männer wie alle anderen Beamten. Zum Wohl, Herr Grévy. Zum Wohl. So, Nun können wir aber endlich mit dem Spiel anfangen. Nein. Ich hab doch noch eine Flasche. Die trinken wir zwischendurch einmal. Du bist viel zu hastig, Camille. Mir ist schon von dem halben Glas ganz heiß geworden. Ja, du bist eben sowas nicht gewohnt, Mama. Du bist auch sehr warm hier im Zimmer. Ja, wollen wir nicht mal das Fenster aufmachen? Ja, nein, bitte lieber die Tür. Camille kann keinen Zug vertragen. Ich bitte dich. Ach ja, Verzeihung, daran hatte ich natürlich nicht gedacht. Meinetwegen kann das Fenster ruhig aufgemacht werden. Nein, das Fenster bleibt zu. Ich bin gar nicht so empfindlich, wie er immer tut. Du erkältest dich aber doch. Aber wenn es draußen warm ist. Beim warmen Wetter kältet man sich doch viel leichter, mein Junge. Ich bin schließlich kein Wickelkind mehr. In diesem Jahr, da haben wir einen ungewöhnlich schönen Herbst, nicht? Ja, wirklich. Vorhin Sonntag, da sind wir zu den Zähneinseln rausgefahren. So. Das war wunderbar. Ja, da wurde sogar noch gebadet. Ja, wissen Sie überhaupt, was für ein Einfall mein Mann plötzlich bekam? Der wollte mit mir eine Ruderparty machen. Rudern ist doch sehr gesund. Nicht wahr? Hören Sie, ich setze mich doch nicht in solche Kipplien. Nein, in unseren Jahren ist das ja auch nichts mehr. Ich möchte auch mal wieder hinaus. Ja, Therese, also wenn am nächsten Sonntag schönes Wetter ist, dann machen wir einen Ausflug. Du kommst doch mit, Laurent. Gern, wenn er mich mithaben wollte. Aber natürlich. Sie sollten aber auch mal ein bisschen ins Freie, Frau Radka. Ach nein, mir wird das Gehen schon im Hause zu viel. Wohin möchtet ihr denn am Sonntag? Ne? Am liebsten auch zu den Zähneinseln. Einverstanden. Schön. Also dann nimmst du deine Konzertina mit, Laurent, und dann setzen wir uns ans Ufer in die Sonne. Ja, und dann spielen wir nur eigentlich oder spielen wir nicht. Wer gibt denn nicht? Ich bin doch bitte. Dran. Schläft er immer noch? Tief und fest. Der Weg war ziemlich anstrengend für ihn. Hm? Da hinten baden tatsächlich noch ein paar Leute. Ja. Ich möchte auch mal wieder schwimmen. Ja? Ich auch. Aber Camille kann nicht schwimmen. Ich hätte Lust, ein Boot zu mieten. Tust doch. Camille wird sich nie nimmer mit hineinsetzen. Oh, vielleicht doch. Hey, Camille, verschlaf doch nicht den ganzen Tag. Ach so, ja. Ist bald Abend, wir wollen doch noch etwas unternehmen. Was denn? Laufen mag ich aber nicht mehr. Rudern, wir nehmen uns ein Boot. Ein Boot? Nein, das geht nicht. Für Camille ist das ja viel zu kalt auf dem Wasser. Nein, zu kalt wär's schon nicht. Doch, hinterher musst du immer im Bett liegen. Ach was, ich erkälte mich gar nicht so leicht. Das hast du schon öfter gesagt und dann lagst du also doch auf der Nase. Du bist bald noch schlimmer als Mama. Am liebsten möchtet ihr mich unter eine Glasglocke setzen. Jedenfalls will ich nicht, dass du ins Boot gehst. Ob du das willst oder nicht, das ist mir ganz gleichgültig. Reg dich doch nicht auf, Camille. Na ja. Merkst du denn nicht, sie hat Angst? Ja, natürlich, sie hat Angst. Wie kann man nur so ängstlich sein? Ja, das meine ich auch. Wenn sie so viel Angst hat, ins Wasser zu fallen, dann lassen wir sie hier. Nein, sie kommt mit. Vielleicht sollten wir uns einen großen Rettungsring ausleihen. Ja, oder eine Angel, um sie wieder rauszufischen. Ja. Ich glaube, Laurent, wir gondeln jetzt zurück, was? Es wird schon dämmerig. Wir lassen uns noch bis zum Ende der Insel treiben. Dann kehren wir um. Anscheinend sind wir die Letzten auf dem Wasser. Ich werde noch ein bisschen spielen, ja? Oh ja, das ist fein. Bleib doch sitzen, Laurent, setz dich doch hin. Jetzt lass doch das schaukeln. Laurent, wir schlagen ja um. Hilfe! Therese! Hier, steht schon in der Zeitung, Herr Grévé. Haben Sie schon gelesen? Nein, noch nicht. Ich werde es Ihnen vorlesen. Ja, bitte. In der Seine ertrunken. Gestern Abend schlug bei den Seine-Inseln ein Boot um, in dem zwei junge Männer und eine Frau saßen. Offenbar hatten sie im Übermut zu sehr geschaukelt. Da sich der Unglücksfall an einer Stelle zwischen den Inseln ereignete, wurde er vom Ufer aus nicht gleich bemerkt und es konnte nicht schnell genug Hilfe gebracht werden. Einer der jungen Leute rettete mit Aufbietung aller Kräfte die Frau und versuchte dann seinen Freund zu retten, der nicht schwimmen konnte. Leider vergeblich. Es kam zu dramatischen Szenen am Ufer, als sich der junge Mann immer wieder ins Wasser stürzen wollte und schließlich gewaltsam zurückgehalten werden musste. Die Leiche des Ertrunkenen konnte noch nicht geborgen werden. Wie geht's denn der alten Frau, Racker? Ach, fragen Sie gar nicht, Herr Grewe. Ich mag gar nicht hingehen. Es wird auch besser sein, wenn man die beiden Frauen eine Zeit lang in Ruhe lässt. Therese ist wie versteinert. Die redet kein Wort. Ja, ja, diese jungen Leute. Da wird einfach alle Vorsicht vergessen und auf einmal ist etwas passiert, das nicht wieder gut zu machen ist. Laurent macht sich ja nun die furchtbarsten Vorwürfe. Ja, kann ich mir denken. Na, mit den schönen Donnerstagabenden wird's wohl aus sein. Fürchte ich auch. Schade. Hoffentlich findet man die Leiche bald. Ja, aber die alte Frau, die darf sie nicht sehen. Na, Therese auch nicht. Ich gehe dann mit Laurent hin, um Camille zu identifizieren. Durch die Sachen, die man in den Taschen fand, ist er ja schon identifiziert. Aber Sie müssen doch noch die Leiche sehen, das ist nun mal Vorschrift. Mein Gott. Naja, hat beinahe 14 Tage im Wasser gelegen. Armer Kerl. Also, Herr Michaud, erkennen Sie in dem Ertrunkenen Camille Racquin wieder? Ja. Und Sie, Herr Gavard? Ja, er ist es. Na, dann können wir ja wieder ins Büro gehen. Therese? Heute... Ja? Ist sein Jahr? Ja, ja, ich weiß. Ich kann nicht mehr allein sein. Für mich ist es ebenso schwer. Aber wir müssen noch warten. Warten? Kein Mensch hat doch einen Verdacht. Ich werde noch verrückt, wenn ich nachts immer allein sein muss. Wir dürfen es nicht wagen. Wir würden uns sonst alles verderben. Ich kann nicht mehr schlafen. Du hast ihn wenigstens nicht gesehen. Hinterher. Ich habe ihn immer vor Augen. Und ich höre ihn immer schreien. Wenn wir doch endlich zusammen sein könnten. Ja. Dann würde wenigstens dieses Grauen aufhören. Nein, erst wenn wir verheiratet sind. Ja, das kann auch lange dauern. Wir müssen Geduld haben. Geduld, wie lange denn noch? Bis wir... Wir dürfen niemals davon anfangen. Und wie soll es... Überlasst es mir. Es ist eine sehr lange und sehr schwierige Komödie. Laurent, Herr Grivet und ich möchten einmal etwas mit Ihnen besprechen. Ja, bitte, Herr Michaud. Wir machen uns Sorgen um Therese. Das kann man wohl sagen. Seit einem halben Jahr oder länger kränkelt sie dauernd, wird immer blasser und schwächer und... So geht das nicht weiter mit ihr. Das meine ich ja auch, aber die Ärzte sagen, dass sie körperlich ganz gesund wäre. Ihr Leiden ist natürlich seelischer Natur. Ja, sie kommt eben nicht darüber hinweg, dass sie Camille verloren hat. Ja, ich glaube, es ist nicht nur der Kummer um Camille, was sie krank macht. Sehen Sie, Laurent, Therese ist eine junge Frau... Und, Sie muss einen Mann haben. Seien Sie doch nicht so direkt, Herr Grewe. Unter Männern kann man doch ganz offen darüber sprechen. In dieser Situation wohl besser nicht. Also, bitte sehr. Also, Laurent. Wir sind der Überzeugung, es wäre nicht nur gut, sondern es wäre sogar notwendig, dass sich Therese wieder verheiratet. Ja, gewiss, das wäre vielleicht das Beste. Na, sehen Sie. Sie haben doch nun den beiden Frauen bald 2 Jahre lang treu zur Seite gestanden und ihnen geholfen, wo es nur möglich war. Und wir könnten uns denken, dass Sie in dieser Zeit Therese lieb gewonnen haben. Ich verstehe Sie nicht. Menschenskind, Sie wären der Richtige für Therese. Aber Herr Grévé! Was denn? Sie meinen doch nicht etwa... Meinen Sie, ich sollte Therese heiraten? Nee, warum nicht? Sie ist ein appetitliches Frauchen, kann wirtschaften, hat einen guten Charakter. Ja. Sie ist ganz gewiss ein prachtvoller Mensch und also, ich mag sie auch sehr gern, aber ich liebe sie doch nicht. Ich meine, das heißt, ich liebe sie so, wie man eben eine Schwester lieben würde. Ach, no. Ich meine, ich liebe sie nicht richtig. Die richtige Liebe stellt sie schon nach der Hochzeit ein. Die sogenannte Liebe ist überhaupt nicht so wichtig beim Heiraten. Hauptsache, eine Frau hat was unter den Füßen. Sie sind so ungeschickt, Grévé. Wieso denn? Ich bitte Sie, Herr Grévé, das Materielle wäre doch für mich das Allerunwichtigste. Nur hören Sie mal zu, Lorane. Die wirtschaftlichen Vorteile und die äußeren Vorzüge der Frau sind in diesem Falle gar nicht das Wesentliche. Denn es geht für Sie hier... um eine Pflicht. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie daran erinnere, aber durch Ihre Unvorsichtigkeit ist das Unglück ja damals passiert. Und dadurch hat die Mutter ihren Sohn verloren und die Frau ihren Mann. Ja, und das verpflichtet sie doch nun eigentlich, ein Opfer zu bringen. Ja, Sie haben recht. Das ist eine Verpflichtung, der ich mich nicht entziehen darf. Na also. Aber ob Therese dazu bereit sein wird, das kann ich mir nicht denken. Warten wir es mal ab. Camille nicht vergessen. Aber das sollen Sie doch auch gar nicht, Therese. Aber Sie dürfen seinetwegen auch nicht Ihr ganzes Leben vertrauern. Wenn ich mir vorstelle, ich sollte mit einem anderen Manne zusammenleben... Nein, das ist unmöglich. Kind, mir war es zuerst auch ein ganz schrecklicher Gedanke, dass ein anderer an Camilles Stelle treten könnte. Aber ich habe nun eingesehen, dass es wirklich für uns alle das Beste wäre, wenn du dich mit Laurent verbinden würdest. Wir haben ihn doch in diesen beiden Jahren sehr lieb gewonnen. Er war unsere Hilfe und unser Trost. Ich wüsste gar nicht, wie ich es ertragen sollte, wenn er eines Tages mal nicht mehr käme. Ja, und wenn Sie ihn nicht heiraten, Therese, wird er ganz bestimmt einmal wegbleiben. Schließlich ist er ein gesunder, ansehnlicher Mann. Meinen Sie, der bliebe sein ganzes Leben lang einer Frau treu? Der nimmt sich über kurz oder lang eine andere. Und dann ist er Ihnen und Ihrer Mama verloren. Um Mamas Willen. Allerdings. Du bist meine liebe, gute Therese. Ach, was Camille wohl sagen würde. Der würde sich von Herzen darüber freuen, Therese. Laurent war doch sein bester Freund. Ja. Ja, und das ist doch ein Band, das uns zusammenhalten könnte. Aber ihr müsst mir noch Zeit lassen. Das kommt alles so überraschend für mich. Ich muss mich noch erst an den Gedanken gewöhnen. Natürlich, mein Kind. Es ist ein viel zu schwerer Entschluss für dich. Ja. Nun sind wir am Ziel, Therese. Wir haben das geschafft. Ja. 2 Jahre lang war ich nicht mehr in diesem Schlafzimmer. Länger als 2 Jahre nicht. Zum letzten Mal, glaube ich, an meinem Namenstag, als Camille den Champagner holte. Ja, ich weiß. Es war ein langer Weg bis hierher. Lang, schwierig und gefährlich. Aber wir wollen nicht mehr davon reden. Wir wollen auch gar nicht mehr daran zurückdenken. Das ist unsere Hochzeitsnacht. Küss mich. Nein, bitte lass mich noch. Ich muss jetzt zu mir kommen. Ja. Der Tag war ziemlich aufregend und anstrengend. Ja. Ich bin vor allem froh, endlich aus diesem feierlichen Anzug herauszukommen. Willst du nicht ins Bett gehen? Ich bleibe hier am Kamin sitzen. Gut, das geheizt ist. Es ist scheußlich kalt und windig draußen. Ja, schon sehr herbstlich. Einen so frühen und kalten Herbst haben wir wohl noch nie gehabt. Ich kann mich auch nicht erinnern. Und vor 2 Jahren hatten wir einen so unnatürlich warmen Herbst, weißt du noch? Bitte sei ruhig. Ach so. Das Essen war doch recht gut, nicht? Oder fandest du nicht? Doch, es war sehr anständig. An meiner ersten Hochzeit Musst du denn jetzt wieder daran sprechen? Ja, du hast ja auch davon gesprochen. Ein paar Mal sogar. Den ganzen Tag merke ich schon, dass du nichts anderes im Kopf hast. Du denkst doch immer daran. Wie spät ist es eigentlich? 2 Uhr. Was, erst 2? Ja. Willst du dich nicht lieber hinlegen und schlafen? Nein, ich kann nicht schlafen. Aber ich mag auch nicht mehr reden. Ich auch nicht. Und ich will versuchen, nun an nichts mehr zu denken. Musst du eigentlich dauernd hin und her laufen? Ich kann mich ja auch setzen. Ach, dieses Schweigen ist unerträglich. Bitte sag was. Was soll ich denn sagen? Ja, das ist doch ganz gleich, irgendetwas. Erzähl mir meinetwegen, dass das Wetter schlecht ist und die Nacht lang. Therese, heute werden wir eben trotzdem daran denken müssen. Du meinst dann? Ja. Sei still. Ich wollte dir ja gar nicht antworten. Vielleicht ist es am besten, wenn wir uns alles sagen, was wir denken. Und was wir den ganzen Tag über gedacht haben und die letzten Jahre. Vielleicht, ja. Sag mal. Ja? Du hast ihn doch gesehen, als man ihn gefunden hatte. Ja. Wie sah er aus? Warum fragst du denn danach? Ja, weil ich ihn mir nie so vorstellen aber kann. Aber dann sei doch froh. Aber das lässt mich nicht los und das quält mich. Wenn du es unbedingt wissen willst, er war grün und gedunsen und hatte die Augen offen. Und es kam mir vor, als sähe er mich an. Sähe er dich an? Ja, und er schien über mich zu lachen. Zu lachen? Der eine Mundwinkel war so verzerrt, er sah wirklich so aus, als lachte er. Du red weiter. Sag mir alles. Sag mir genau, wie er aussah. Therese. Ich höre ihn ja nur immer, wie er damals schrie, als wir umkippten, aber ich kann ihn nicht sehen. Ich muss ihn sehen. Auf, Therese, was soll denn das? Ich habe ein solches Verlangen danach. Aber komm doch zu dir, ich bitte dich. Ich habe eine Gier danach. Sei doch ruhig. Warum hast du denn davon angefangen? Beruhige dich doch. Therese. Ruhig. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie er wirklich aussah. Ich habe ihn damals gar nicht richtig gesehen. Ich wollte ihn nicht sehen. Seitdem ist mir immer dieses grässliche Bild vor Augen. Und das lässt sich nicht mehr wegwischen. Nie mehr. 2 Jahre lang haben wir auf diesen Tag erwartet, auf diese Nacht, um nicht mehr allein zu sein damit. Um endlich alles vergessen zu können und jetzt... Und nun ist alles noch schlimmer als vorher. Wir dürfen uns nicht gegenseitig verrückt machen. Schluss! Die Toten sind Toten begraben. Sie gehen uns nichts mehr an. Und wir dürfen nichts bereuen, was wir getan haben. Wir wären doch beide sonst zugrunde gegangen. Wir lieben uns doch. Bitte lass mich los. Nein. Lass mich los. Nein, nein. Es ist doch schließlich unsere Hochzeitsnacht, Therese. Aber es ist keine Hochzeitsnacht wie andere und wir sind kein Brautpaar wie andere. Vergiss doch die beiden letzten Jahre, ich bitte dich. Denk doch daran, wie es vorher war. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Und du? Du kannst das auch nicht. Mach doch dir und mir nichts vor. Du willst mich ja nur, weil sonst alles sinnlos gewesen wäre. Ich will dich, weil ich dich liebe. Oh, du liebst mich ja gar nicht mehr. Wir lieben uns beide nicht mehr. Wir haben ja auch unsere Liebe umgebracht. Therese! Wenn du recht hast, dann ist ja wirklich alles sinnlos gewesen. Sinnlos, was wir riskiert haben. Sinnlos alles. Sinnlos, dass wir uns 2 Jahre lang beherrschten, quälten. Niemals allein waren. Sinnlos, diese ganze Komödie. Alles wäre ja völlig sinnlos. Therese. Wir sind heute nervös. Es ist das erste Mal, dass wir seitdem wieder allein zusammen sind. Du, ich sage dir, du wirst dich eines Tages noch verraten, wenn du dich so wenig in der Gewalt hast. Ja, du hast recht. Ich kann uns beide aufs Schafott bringen. Uns? Ich habe Camille nicht umgebracht. Wir haben den beide umgebracht. Du hast das allein getan. Weil du es gewollt hast. Ich? Ja, du hast mich doch erst auf den Gedanken gebracht. Das ist nicht wahr. Du scheinst nicht mehr zu wissen, wie alles gekommen ist. Ich weiß das noch sehr gut, aber du anscheinend nicht mehr. So, als wir am Ufer saßen, hast du mir doch zugeflüstert, Camille kann nicht schwimmen. Kann sein, dass ich das gesagt habe, aber du bist plötzlich aufgesprungen und wolltest ein Boot mieten. Ich habe noch versucht, das zu verhindern, weil ich ahnte, was du vorhattest. Aber red dich doch nicht heraus. Du hast ängstlich getan, um Camille Mut zu machen. Ich hatte Angst, weil ich merkte, dass du ihn ins Wasser werfen wolltest. Aber dann hast du doch kräftig mitgeschaukelt und geholfen, dass das Boot umkippt. Versuch nicht, dich jetzt herauszulügen. Du weißt ja gut, dass wir ihn beide umgebracht haben. Was war das? Die Alte. Sie war nebenan. sie ohnmächtig? Nein, die Augen sind offen. Sie will sprechen. Sie kann's nicht. Wieder ein Schlaganfall. Ob sie uns gehört hat? Wahrscheinlich. Sie wird alles verraten. Wir können uns herausreden. Aber der Verdacht ist dann da. Vielleicht hat sie nicht alles verstanden, was wir gesagt haben. Warum hat sie denn so aufgeschrien? Sie war nur erschrocken, weil wir Krach hatten. Mama. Mama. Was ist denn mit dir geschehen? Wie kommst du denn hierher, Mama? Konntest du nicht schlafen? Wir haben dich sicher aufgeweckt. Mama. Mama, kannst du nicht hören? Antworte doch. Kannst du nicht reden? Oder willst du nicht reden, Mama? Mach doch den Mund auf. Halt uns doch nicht zum Narren. Lass sie los, Laura. Rede jetzt. Du sollst reden. Rede, rede. Es ist offenbar ganz unempfindlich. Völlig gelähmt. Womöglich geht's zu Ende mit ihr. Wir müssen einen Arzt holen. Erst müssen wir wissen, ob sie sprechen kann. Und wenn sie es jetzt auch nicht kann. Eines Tages vielleicht. Haben Sie die alte Dame mal gesehen in der letzten Zeit, Frau Michaud? Mhm. Vor 8 Tagen war ich bei den Raquins. Noch immer dasselbe? Noch immer, Herr Grévé. Sitzt in ihrem Rollstuhl, kann kein Glied rühren, kein Wort sagen und muss gewartet und gefüttert werden. Also ich sage ihm wie ein kleines Kind. Eine völlige Lähmung. Naja, hören und sehen kann sie allerdings. Wie lange ist das nun eigentlich her, seit dem Schlaganfall? 8 oder 9 Wochen. Ja, bei denen jagt doch ein Unglück das andere. Ja. Wir dachten, wenn die beiden mal verheiratet sind, wird's wieder schön und gemütlich bei den Raccoons werden. Mhm. Ja, und wir könnten dann unsere Donnerstagabende wieder aufnehmen. Aber damit wird's nichts, nein. Warum nicht? Na, Therese hat doch jetzt immer so viel zu tun. Muss den Haushalt in den Laden allein führen und noch die alte Dame pflegen. Na ja, aber sie muss doch mal ein bisschen Zerstreuung haben. Tja. Morgen ist Donnerstag. Ich schlage vor, wir gehen morgen Abend ganz einfach alle hin. Das machen wir natürlich. Die müssen mal auf andere Gedanken gebracht werden. Ja, sonst wird's doch zu trostlos bei Ihnen. Also, abgemacht. Was? Du trinkst ja schon wieder. Soll ich den ganzen Abend hier rumsitzen? Und mich von der Alten nur anstarren lassen? Du brauchst doch nicht herumzusitzen. Oh, und glotzt sie einen an. Mach dir ein bisschen nützlich im Haus. Es gibt genug zu tun. Wenn ich müde aus dem Büro komme, dann will ich mich erholen. Das hast du ja wohl schon genug getan. Beinahe jeden Abend rennst du weg und hockst in den Kneipen. Weil ich's hier nicht aushalte. Wenn ich nach Hause gehe, zittere ich schon vor der Hölle in diesem Zimmer. Aber ich kann den ganzen Tag mit der Alten zusammen sein. Wir müssen beide auslöffeln, was wir uns eingebrockt haben. Ich muss auslöffeln, was du mir eingebrockt hast. Fang doch nicht wieder an. Und sag doch nicht immer etwas vor der Alten, was du besser für dich behalten würdest. Ach, die weiß schon genug. Da brauchen wir nicht mehr geheimnisvoll zu tun. Ich geh weg. Du bleibst. Meinetwegen. Hast du schon wieder eine Flasche Cognac gekauft? Was siehst du da? Wir sind knapp bei Kasse. Der Laden bringt nicht mehr viel ein. Weil du alle Kunden wegraulst? Nein, weil ich mich nicht genug darum kümmern kann. Weil ich alles allein tun muss. Weil mir hier alles über den Kopf wächst. Dann nimm da doch eine Hilfe. Du hast doch noch Geld auf der Bank. Ach, das bisschen Kapital ist zusammengeschmolzen. Ich weiß bald nicht mehr, wie ich uns drei ernähren soll. Ich ernähre mich ja selbst. Was? Mit den paar Frauen, die du verdienst? Bei Camille war das was anderes. Er kriegte wesentlich mehr als du. Ich habe mich ja früher auch selbst erhalten. Aber wie? Warum bist du denn hierher gekommen? Du wolltest dich doch bloß in ein warmes Nest setzen und hofftest, durch mich eine hübsche Erbschaft zu machen. Darum hast du ja Camille umgebracht. Halt jetzt den Mund! Rühr mich nicht an! Sieh mal, Mama! Jetzt kriegt er wieder seinen Wutanfall! Ja. Wenn du mich dauernd mit deinen Gemeinheiten reizt... Du bist ja sowieso dauernd gereizt. Um jede Kleinigkeit machst du ein Riesenlamento und führst Wahnsinnsszenen auf. Durch dich bin ich dahin gekommen. Ja, natürlich. Ich hab die ganze Schuld. Allerdings! Ja. Sag doch, Mama, sag! Bin ich früher nicht immer friedlich gewesen? Ich habe doch keiner Menschen etwas getan. Nein, aber Camille hast du umgebracht. Ja, weil du ein heißes Tier aus mir gemacht hast. Wenigstens gibst du nun laut und offen zu, dass du ihn ermordet hast. Ich habe es doch immer zugegeben. Du warst so feige dazu. Ich hab's ja auch nicht getan. Ja, du hast mich gegen deinen Mann aufgehetzt. In eurem Schlafzimmer, in eurem Ehebett, hast du mich besoffen gemacht mit deinen Künsten. Du bist ja nicht ganz bei Troste. Das kann schon sein. Das ist schon möglich, das kann schon sein. Und deshalb warne ich dich, Therese. Ich warne dich. Treib mich nicht zum Äußersten, sonst könnte es Kurzschluss bei mir geben und dann... Dann gehe ich zur Polizei. Das wäre ja das Beste, was du tun könntest. Dann wird sich sehr herausstellen, dass du ebenso schuldig bist wie ich. Pah, du glaubst doch wohl nicht, dass du mir Angst einjagen kannst. Ich habe viel weniger zu fürchten als du. Das werden wir dann ja sehen. Ja, das werden wir sehr bald sehen. Wenn du nämlich nicht zur Polizei gehst, dann gehe ich hin. Mir soll's egal sein, was hinterher geschieht. Ich habe dieses Leben satt. Meinst du, ich nicht? Aber du drohst ja immer nur. Du wirst niemals handeln, du Feigling. Ach, Mensch. Wenn ich gewusst hätte, dass du auch nur ein Waschlappen bist, hätte ich Camille bestimmt nicht mit dir betrogen. Therese, sei jetzt ruhig. Warum denn? Weil du die Wahrheit nicht vertragen kannst? Nun erst recht, nun schreie ich sie dir ins Gesicht. Camille war wohl nicht so gesund und kräftig wie du, aber er war höflich und anständig. Er war überhaupt 1000-mal mehr wert als du. Mama, Mama, Mama, sag doch was. Gibt es denn eine größere Gemeinheit wie diese? Lass Mama aus dem Spiel, ja? Du hast nämlich nicht nur ihren Sohn, du hast auch sie auf dem Gewissen. Ja, bist du denn... Nein! Hilfe, Mama! Er will mich umbringen! Hilfe! Hilfe! Mach die Tür auf! Nein! Mach die Tür auf! Nein, ich denke nicht daran! Mach die Tür auf, sonst schlage ich die Tür ein! Da ist jemand. Ja. Ich bleibe hier. Du kannst sie öffnen. Es ist jemand da, der ist. Dann kann einer sagen, wer das will. Jetzt, wer soll denn das... Ja, ich komme. Ja, ich gehe schon. Ich öffne schon die Tür. Ja. Guten Abend, Laurent. Ach, guten Heute Abend. Ist Donnerstag. Ja, daran hatte ich gar nicht gedacht. Ja. Wir wollten nur mal wieder nach unserer lieben alten Freundin sehen. Ja, bitte, ja, das... Ja, hoffentlich stören wir nicht. Nein. Ich dachte, wir könnten mal wieder ein Spielchen machen. Ja, wir bleiben ja nur einen Augenblick. Ja, selbstverständlich. Mama wird sich freuen. Ja? Bitte kommen Sie. Dankeschön. Therese, Herr und Frau Michaud sind gekommen. Und Herr Grévy auch. Entschuldigen Sie, Therese, die zieht sich gerade um. Guten Abend, Frau Racquin. Na, Frau Racquin, wie geht's denn heute? Wir wollten Ihnen doch mal wieder ein bisschen Gesellschaft leisten. Wie wär's denn mit einer Partie, Rommel? Ist doch Donnerstagabend. Also, was dieser Herr Grévy immer redet, Frau Racquin, nicht wahr? Ich sehe Ihnen an, dass Sie auch große Lust zu einem Spielchen hätten. Ja, Frau Racquin, ich kann in Ihren Augen lesen. Ja, bald können Sie auch wieder mithalten. Natürlich, das dauert gar nicht mehr lange, dann sind Sie wieder gesund. Laurent? Ja, Herr Michaud? Noch keine Besserung? Nein, nicht die geringste. Ach. Was sagt der Arzt? Er hat uns gar keine Hoffnung gelassen. Oh, das ist aber eine Überraschung. Ja. Wie geht's denn? Danke, gut. Und Ihnen? Oh, wie immer. Na, Sie sind ein bisschen blass und abgespannt aus, mein Kind. Ja, es wird zu viel für Sie. Ach was, ich schaff das doch schon. Das glaube ich auch. Die Mama sieht aber heute viel besser aus. Ja, wirklich. Die Augen sind viel lebendiger als sonst. Man merkt, dass nur wieder bergauf geht. Vor allem, Frau Racquin, man muss wollen. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn man gesund werden will... Wird man es auch. Hast du gehört, Mama, was Herr Grévy gesagt hat? Wenn Laurent sie so in den Arm nimmt, macht sie einen ganz glücklichen Eindruck. Wird schon wieder werden. Mama, ne? Ach Gott, entzückend wie Mutter und Sohn. Ja, wollen wir uns denn nicht setzen? Ich schieb Mamas Rollstuhl an den Tisch und dann sitzen wir alle zusammen. Lass mich das nur machen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Hier, sehen Sie mal. Was meinen Sie dazu? Oh, ja. Für einen Cognac bin ich immer zu haben. Ich sage auch nicht nein. Trinken Sie auch ein Gläschen vor mich? Nein, danke schön. Ich möchte auch nichts. Also dann. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf Ihre Gesundheit, Frau Racquin. Ja. Sie kann ja den Kopf bewegen. Wer? Mama? Ja. Sie müssen sich getäuscht haben. Nein, da sehen Sie doch. Ja, tatsächlich. Hat sie das seit dem Schlaganfall noch nie gemacht? Nein, noch nie. Na also, das ist ja schon ein Fortschritt. Und passen Sie mal auf, Frau Racquin. Nun wird alles so werden wie früher. Ich schenke noch mal eine, ja? Der Erste, der will ja Gesellschaft haben. Also, zum Wohl. Ich warte noch. Warum denn? Die Polizei muss immer flink sein, Herr Michaud. Manchmal muss die Polizei auch warten können. Wie meinen Sie denn das? Na, sie kann doch nicht immer gleich zugreifen. Ach so, ich verstehe ja. Wenn die Polizei nur einen Verdacht, aber noch keine Beweise hat, meinen Sie? Ihre Hand. Sie hat doch ihre Hand auf den Tisch gelegt. Ist das möglich? Sie hat schon wieder so viel Kraft, um die Hand zu heben. Also beginnt die Lähmung zu weichen. Ja, na, das ist doch direkt ein Wunder. Na, Frau Rack, war es nun so dumm, als ich Sie fragte, ob wir nicht mal wieder eine Partie Rommel spielen wollen? Herr Grewe, ich nehme alles zurück. Sie haben geahnt, dass es ihr gut tun würde, wenn wir mal alle wieder zusammen sind. Na, ich kenne doch unsere liebe Frau Rack. Ich sehe Sie an. Bitte, und jetzt bewegt Sie Ihre Finger. Sie möchte etwas trinken. Ich lese es in Ihren Augen. Ob Sie ein Gläschen Cognac da? Ja, sicher, das belebt Sie. Hier, Herr Grewe, bitte nehmen Sie. Ja, danke. So, Frau Racke, einen kleinen Schluck zum Willkommen für uns. Nein, nicht doch, sie will nicht. Sie kneift die Lippen zusammen. Herr Schnaps ist ja auch nicht das Richtige. Haben Sie nicht irgendetwas anderes für Sie, Therese? Therese! Therese ist ganz fassungslos vor Freude. Na, ich gehe mal selbst in die Küche. Sie erlauben doch, Therese, nicht? Was war denn das? Mama! Hat sie den Laut von sich gegeben? Ja, sie versucht doch zu sprechen. Das ist ja wie ein Wunder. Hat sie schon mal den Versuch gemacht, etwas zu sagen? Nein. Also mit einem Mal tritt die Besserung ein. Das ist in solchen Fällen immer so. Was sagen Sie dazu, Leute? Da kann man wieder mal sehen, die Ärzte, was? Frau Raquin? Frau Raquin, soll das Lorrain heißen? Ja, so habe ich es auch verstanden. Na, Frau Raquin, was ist denn mit Lorrain? Na, nun sagen Sie es uns doch mal. Nein! Was haben Sie denn? Sie beanstrengt sich. Wieso denn? Mir wird schlecht, ich sehe Sie an. Ich aber nicht. Ja, wir kennen Sie auch besser als Sie. Wir müssen Sie gleich hinlegen. Sie nach aber ich verstehe gar nicht, warum. Besser mit Mach die Tür ihr. Auf, Lorrain. Der Arzt hat gesagt, Mama muss äußerste Ruhe haben. Die kleinste Anstrengung oder die Aufregung, das könnte ihr Tod sein. Lorrain! Ich muss Therese helfen, ja? Mama hinzulegen. Ich muss sie aus dem Rollstuhl helfen. Bitte, wir können ja mithelfen. Sie wollten ja doch ohnehin nur einen kleinen Augenblick bleiben. Ne? Soll das heißen, dass wir gehen sollen? Ja, verstehen Sie doch, bitte. Wir müssen uns doch um Mama kümmern. Komm, Suzanne. Ja? Gehen wir lieber, ehe wir hinausgeschmissen werden. So war es doch nicht gemeint, wir sind nur in Sorge. Ich finde Ihr Benehmen sehr komisch. Aber das ist doch nicht komisch, wenn wir... Komisch nicht, aber sehr merkwürdig. Du, Micho hat etwas gemerkt. Die anderen auch. Der Alte will uns verraten. Das müssen wir verhindern. Aber wie? Da gibt's nur eins. Nein, das können wir nicht nochmal tun. Aber wir können sie doch nicht ewig vor den Leuten verstecken. Wegbringen müssen wir sie, von hier. Einer von uns beiden muss dann mit. Du müsstest deine Stellung aufgeben oder ich das Geschäft. Und wir haben kein Geld. Außerdem würde es auffallen. Aber wir müssten schnell handeln. Morgen wäre es schon zu spät. Was sollen wir denn tun? Wegreisen? Was? Und Sie hier allein lassen? Ah, hast recht. Es geht auch nicht. Es wäre ein Geständnis. Die Alte würde reden und dann würde man uns jagen. Und was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Es müsste doch einen Ausweg geben. Ja. Es gibt einen. Ja. Den letzten. Was? Beide tot? Ja. Beide, Herr Grewe. Und vor den Augen der alten Frau haben Sie... Vor Ihren Augen haben Sie Selbstmord begangen. Das ist ja entsetzlich. Was mag sie denn dazu getrieben haben? Wer kann das wissen?